Erster Josaphat wurde König. Er machte sein Land stark gegen Israel. Zweiter, er stellte Soldaten in Judas starke Städte. Er stellte auch Soldaten in Juda und in Städte von Ephraim. Sein Vater Esa hatte diese Städte erobert. Dritter, Gott war mit Josaphat. Josaphat lebte wie David, sein Vorfahr. Er betete nicht zu Baale. Vierter, er diente dem Gott seines Vorfahren. Er folgte Gottes Regeln. Er machte es nicht wie die Israeliten. Fünfter, Gott machte sein Reich stark. Alle Leute aus Juda gaben Josaphat Geschenke. Er bekam viel Geld und Ansehen. Sechster, er wurde mutiger für Gott. Er entfernte die Opferstäten. Er entfernte auch die heiligen Bäume aus Juda. Siebter, im dritten Jahr als König schickte er wichtige Männer. Ihre Namen waren Benhail, Obadja, Sacharja, Netanel und Michaja. Sie sollten in Judas Städten lehren. Achter, mit ihnen gingen Leviten. Ihre Namen waren Semaja, Netanja, Sebadja, Asahel, Semiramot, Jonathan, Adonia, Tobia und Topadonia. Auch die Priester Elisama und Joram gingen mit. Neunter, sie lehrten in Juda. Sie hatten Gottes Gesetzbuch dabei. Sie gingen durch alle Städte Judas. Sie lehrten die Leute. Zehnter, Gott machte allen fremden Ländern Angst. Diese Länder waren um Juda herum. Darum kämpften sie nicht gegen Josaphat. Elfter, die Philister brachten Josaphat Geschenke und Silber. Die Araber brachten ihm Tiere. Es waren 7700 Widder und 7700 Ziegenböcke. Zwölfter, Josaphat wurde sehr mächtig. Er baute Burgen in Juda. Er baute auch Städte für Vorräte. 13. Er hatte viel Essen in Judas Städten. Er hatte auch viele starke Soldaten in Jerusalem. 14. Hier ist eine Liste der Anführer. Aus Juda war Adna der Anführer. Mit ihm waren 300.000 starke Männer. 15. Neben ihm war Johanan, der Anführer. Mit ihm waren 280.000 Männer. 16. Neben ihm war Amasja, der Sohn von Sichri. Er diente Gott freiwillig. Mit ihm waren 200.000 starke Männer. 17. Aus Benjamin war Eljada, der starke Mann. Mit ihm waren 200.000 Männer. Sie hatten Bogen und Schilde. 18. Neben ihm war Josabad. Mit ihm waren 180.000 Männer. Sie waren bereit für den Krieg. 19. Diese Männer dienten dem König. Der König hatte noch mehr Soldaten. Diese waren in den starken Städten in ganz Juda.